sind ganz von Berlin. Sein Muskelschirm, die Streifen Müll. Goldschmuck auf den feinen Hals. Komm zu mir, Göller Hals, ja! Vandalen sind die kommen böse. Am ganzen Körper mücke Grüße. Doch den Schläger hält dann fest. Der ganze Körper stinkt nach Pest. Der Schmerz hart und steif euch. Den Ball zum Match hat er sich gleich. Meine Partnerin ist genauso fett. Sie lächelt stets und ist sowas von nett. Wir haben viel zu fett. Der Augenblick der Feind, der fühlt mich mit Schmerzen. Mein Teurer mit nur ein Ziel. Du wärst perfekt, das ist deine Spiel. Noch nicht mal den Aufschlag hat sie gelernt. Sein blondes Haar, es ist durchgeschwitzt. Und ihr BH nicht mehr richtig sitzt. In der Pause versucht sie ihn zu richten. Und er beginnt sein Haar neu zu schichten. Und beide interessiert nur das eine. Sie wollen Tennisspieler werden. Ja, ja, sie wollen Tennisspieler werden. Na klar, sie wollen Tennisspieler werden. Und zwar war und später wohl die Zeit dann sein. Ein Star. Ja, ja, ein Star. Na klar, ein Star. Ja, ja, ein Star. Und das Ganze ein Paar. Ein Paar, ein Paar. Ein Paar. Ein Paar. Ein Paar. Ja, ja, ja. Sie wollen Tennisspieler werden. Ja, ja, sie wollen Tennisspieler werden. Na klar, sie wollen Tennisspieler werden. Und zwar, was später wollen sie sein, sein, sein.